Hey, hallo und herzlich willkommen bei Michael Schäuber auf Radio Marabu. Als Höhepunkt des Sergio Mendes Monats gibt es heute ein Interview mit dem Meister selbst. Ich traf ihn im Sommer, wir reden über ICEs, die Fußball-Weltmeisterschaft und natürlich sein neues Album Magic. Hier sind aus Liverpool Gulf Emitter. Kuschler von China Crisis, Wishful Thinking aus dem 1983er Album Working with Fire and Steel. We'll be right back. Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table? Did I ever? Was it ever over? And is it still raining back in November? The lemon trees blossom, the almond trees wither. Was I ever someone who could love you forever? Was it ever said? Was it? Did I ever love you? Does it really matter? Did I ever fight you? You don't need to answer. Did I ever leave you? Was I ever able? And are we still leaning across the old table? Alternative music. Come the quickening feet that fall. Come the gathering rain. Suffering as I suffer you. Hearing you speak of pain. If I was, if I am, if I did, if I have. Come the quickening feet that fall hard behind you. Come the gathering rain. As I suffer you, will be tired. Hearing you speak of pain. If I was, Alternative music. I'm not afraid to die. Sensational 70s! Handverlesener Retro-Card von Burton Cummings, dem ehemaligen Sänger von Guess Who, mit seiner 1977er Single Timeless Love. Und hier ist Nick Cave and the Bad Seeds, Give Us a Kiss. Child of days, in a shimmer in a haze, give us a kiss. In the blue room you whispered into the music, in the field underneath the thorn bush, give us a kiss. Then across the overpass and down, past the blood factory and into town, give us a kiss. One little sip, sip, sip, before you you slip, slip, slip away. You're still hanging out in my dreams, in your sister's shoes and your blue jeans. I give us a kiss, one little sip, sip, sip, for a catch, catch, catch on fire. I'll be a good girl and give her a kiss. Die wunderbare Nadine Maria Schmidt und Frühmorgens am Meer. Gib uns deine milde Hand, von der Mutterhand gerissen, irren wir in Finsternis, Kinder durch ein fremdes Land. Und manchmal, wenn es dunkel war, schenkt deine Heimat weise, in deiner Stimme wunderbar, Licht und Trost der bangen Reise, Wandern ohne Ziel und Fahrt, irren wir im dunklen Wald, wolle du uns gnädig leid, so große Mord. Große Morgen, bist der große Morgen. Na, ah, ah, na, ah, ah, na, ah, ah, ah. Gib uns deine milde Hand, von der Mutterhand gerissen, irren wir im Finsternis, Kinder durch ein fremdes Land. Und manchmal, wenn es dunkel war, schenkt deine Heimat weise, deiner Stimme wunderbar, Licht und Trost der bangen Reise, andro Ziel. Und fahrt, irren wir im dunklen Wald, wolle du uns gnädig leid. Bis der große Morgen, bis der große Morgen, bis der große Morgen. Das waren 30 Minuten Marabu Music Nonstop mit Gulf, China Crisis, Leonard Cohen, The Staves, Sheryl Crow, Burton Cummings, Nick Cave and the Bad Seeds und Nadine Maria Schmidt. 30 Jahre Radio Marabu 1984 bis 2014. If they asked me, I could write a book. Und sie ist zurück, Muriana Angelowski, die Kölner Kriminalautorin und Schriftstellerin mit dem neuen Buch Das Haus am Königshorst. Am Sonntag, dem 9.11. das große Porträt und Interview mit ihr auf Radio Marabu. If they asked me, I could write a book. Marabu, Anti-Werbung. Der deutsche Panzer, ein Qualitätsprodukt auf der ganzen Welt im Einsatz. Libyen, Saudi-Arabien und Marokko. Lupenreine Demokratien brauchen erstklassige Qualität für ihr Volk. Deutsche Panzer, demnächst auch im deutschen Heer. Wir brauchen dich. www.deutschepanzer.de. Marabu auf Kurzwelle. Einmal im Monat gönnen wir euch einen Samstag auf Kurzwelle 6085. Frische QSL-Karten warten. 6085 Kilohertz. Unsere neue Kurzwelle. Krimi-Zeit bei Radio Marabu. Und es wird wieder spannend im Bürgerzentrum Deutz. Am Mittwoch, dem 12. November. Mit dabei Muriana Angelowski und Rudi Jagusch. Die spannenden Krimis, Das Haus am Königsforst, gerade dann druckfrisch erschienen, und Amen gehen im Mittelpunkt. Um 19.30 Uhr geht es los. An allen Vorverkaufsstellen gibt es die Tickets. Die Duxer Viertelkultur, moderiert von Petra Pluwatsch. Hallo, hier ist wieder die Anna Raschke. Nochmal ein Lob. Ich habe schon so oft bei euren Spielen mitgemacht und Schallplatten und Bücher gewonnen. Aber ich habe noch nie Unterwäsche mit Radio Marabu Logo gewonnen. Da muss ich mich doch wieder beschweren. 30 Jahre und noch immer jung und frisch. Radio Marabu. Eine Legende im Radio. Ihr hört Michael Schäuber auf Radio Marabu. Und als Höhepunkt des Sergio Mendes Monats gibt es heute ein langes Interview mit Sergio Mendes. Und hier ein Stück aus seinem neuen Album Magic. Makes fantasies come true. Just think what we can do. Sergio Mendes aus seinem neuen Album Magic. Und jetzt einer seiner Weggefährten, Herb Alpert mit Albanda. Das war Herb Alpert und so klang der Exotica-Sound in der ehemaligen DDR. Filmkomponist Walter Kubitschek, leider viel zu früh verstorben, 2009 in Berlin mit Tarantel. Ihr hört Michael Schäuber auf Radio Marabu. Radio Marabu. Der 2017 kennt ja schon im letzten Monat mit Michael Schäuber. November 2014, der Sergio Mendes-Monat mit Michael Scholz. Radio Marabu, Station der Stars. Hey, yes, y'all, I'm Grandmaster Belly Bell, and you're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. Rock! Vision, dreams of passion. And all the while, I think of you. Hi, wir sind Kevin und Dennis von Du Es Mir Cupcakes, und ihr hört Radio Marabu, Europe's alternative music. Noch mehr Stars. Hello, my name is Joe Norma Trading, and you're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. I said, drop the powder, try my balloon. Drop the monkey, smile my buffoon. Drop the mahoo. Radio Marabu. Radio Marabu. true. I never dream. I'm such a fool. Right from the start, you went with that Radio Marabu mit Michael Schäuber und als Höhepunkt des Sergio Mendes Monats heute ein Interview mit dem Meister persönlich. Wir sprechen über sein neues Album Magic und er wird uns drei Songs daraus etwas erzählen, mit wem er sie aufgenommen hat, wie er sie geschrieben hat und so weiter und so fort. Sergio Mendes im Interview. Das war David Bowie mit Sue aus seinem Compilation-Album Nothing Has Changed von 2014. Übrigens auch erhältlich als limitierte 10-Inch. Eine Empfehlung von mir. Thank you. Fahrstuhlmusik von Manfred Mann aus seinem neuen Album The Lone Arranger. Er hat sich die Coverversion von Sinead O'Connor vorgenommen, Princeton's Klassiker Nothing Compares to You. Und hier ist Sinead O'Connor mit 8 Good Reasons. Von Johnny Marr, dem Gitarristen neben Morrissey bei The Smiths. Bestimmt nicht immer einfach. Money, money, it's money, money, it's money, money. easy money. Come on, you better see, and it's money, money. That's money, money. That's money, money. Cap a fantasy, cause it's money, money. That's easy money. That's easy money.